Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Stéphane Oliva, pianiste, compositeur, improvisateur. Er hatte keineswegs den Eindruck, dass er die Musik machte. Es war vielmehr, als ob sie unabhängig von ihm existierte, als ob sie in einem entlegenen Winkel seines Gehirns dahinfloss. Das schreibt der amerikanische Autor Frank Conroy in seinem Buch Body and Soul, einem Roman über einen Klavierspieler. Hören Sie jetzt in Milestones, Klassiker der Jazzgeschichte, von Cinema bis Vagement Godard, die imaginäre Filmmusik des französischen Pianisten Stéphane Oliva, vorgestellt von Karl Lippegaus. Vor 20 Jahren legte der Pianist Stéphane Oliva das Album Cinema vor. Allein am Klavier meditierte der Pianist aus Paris über seine Kinoeindrücke. Die unter die Haut gehende Musik aus Polanskis Film Rosemary's Baby von 1968 eröffnete eine Sammlung von nächtlichen Improvisationen mit hohem Reiz. Nur ein Klavier ist der Erzähler, wie in einer langen Kamerafahrt in Zeitlupe festgehalten. Es erzählt von imaginären Begegnungen mit Hitchcock und Wells, Godard, Fellini und Wim Wenders. Interessant ist, wie Oliva in die Rolle desjenigen schlüpft, der zum Besucher wird, dem Komponisten zu Hause am Klavier über die Schulter schaut und die Orchesterarrangements reduziert und verdichtet. Er führt sie zurück auf die ursprüngliche Inspiration dessen, der all diese Melodien am Klavier erfunden hat. Je suis né dans la banlieue parisienne. Et puis, je suis descendu dans le sud de la France. Ich wurde am Stadtrand von Paris geboren und dann bin ich runter nach Südfrankreich gezogen, nach Montpellier, wo ich ca. 10 Jahre gelebt habe. Dort begann meine berufliche Karriere. Danach ging ich zurück nach Paris und lebe heute ganz in der Nähe in Montreuil. Ich habe meinen Weg in die Musik durch das Improvisieren gefunden. Zuerst an einer kleinen, tragbaren Orgel, einem Harmonium, das zu Hause bei uns im Keller stand. La musique par improviser. D'abord sur un petit orgue portatif. Ich stellte mir vor, ich säße an einer großen Kirchenorgel, was meine Fantasie beflügelte. Dann sagte man mir, ich solle Klavierstunden nehmen, um Komponist zu werden. Ich verliebte mich in das Instrument während des Unterrichts. Jazz kannte ich anfangs nur wenig. Meine Eltern hörten ein wenig von Louis Armstrong, den alten Jazz, der mich damals noch nicht besonders ansprach. Doch mein Vater improvisierte gerne völlig frei am Klavier. Das fand ich spannend. Ich studierte Klavier an der École Normale de Musique in Paris. Dort begegnete ich dem Pianisten Eric Watson, der mir ein wenig Unterricht gab. Das war sehr wichtig für mich, weil ich so den Jazz direkt erlebte. Mit Eric Watson wurde ich nicht durch irgendwelche Lehrbücher im Jazz vertraut. So hat alles angefangen. Stefan Olivar ist als Sohn eines Erfinders und Instrumentenbauers 1959 am nördlichen Stadtrand von Paris geboren. Zuerst wurde er Zeichner bzw. Cartoonist, bis ein Konzert von Bill Evans in Montreal ihn schlagartig bewog, Jazzpianist zu werden. Ohne dass eine Plattenserie geplant war, nahm Olivar 1998 ein erstes Piano-Solo-Album auf. Für diese erste Platte stellte er Musik aus einigen seiner Lieblingsfilmen vor. Soundtracks aus Filmen von Polanski, Pasolini, Fellini und auch schon Godard. 1997. Das erste Album, mittlerweile liegen ein halbes Dutzend Alben von Stefan Olivar zum Thema Kino vor, erschien in der Reihe Jazz and Emotion. Ein Wortspiel, übersetzt etwa Jazz in bewegten Bildern. Nach diesem Album ergab sich eine bis heute andauernde Zusammenarbeit mit dem Produzenten Philippe Guelmetti, mit dem Olivar seine große Begeisterung fürs amerikanische Kino teilt. April 2005. Das Album heißt Coincidence. Das bedeutet so viel wie Zusammentreffen, Gleichzeitigkeit, Zusammenfall. Die Musik ist gestaltet wie ein Briefwechsel, eine Korrespondenz. Es findet ein Flanieren durch das Oeuvre des amerikanischen Autors Paul Auster statt. Aus Büchern wie Die Erfindung der Einsamkeit, Leviathan, Die Nacht des Orakels oder Smoke. Ein Buch von Auster, das auch verfilmt wurde. Thank you. vois comme un musicien qui va chercher ma source d'inspiration en moi. Ich sehe mich als einen Musiker, der die Quelle der Inspiration erst einmal bei sich selber sucht. Danach bin ich offen für alles andere. Auch das ist ein Teil der Magie, die der Jazz ausübt. Man kann einfach nie zu introvertiert in dieser Musik sein. Man muss ein bisschen alles gleichzeitig sein. Ich habe schon Konzerte gegeben, wo ich mit dem ganzen Arm einen Cluster-Akkord gespielt habe. Wichtig ist, wie man die Dinge im Inneren der Musik erspürt, was man damit ausdrücken will. Das hängt vom jeweiligen Kontext ab. In manchen Konzerten kann ein Dur-Akkord ein Geschmacksfehler bedeuten. In anderen ist ein dissonanter Akkord fehl am Platze. Sie müssen also immer das Gespür dafür haben, was Sie nicht tun sollen, abhängig vom Ort, an dem man sich befindet oder anderen Dingen. Man weiß immer, was man tut, aber man muss auch sehr schnell spüren, was man nicht tun sollte, was zu vermeiden und zu kanalisieren ist. Ich arbeite deshalb gerne in verschiedenen Projekten, denn die Bedingungen sind nie dieselben. Die Inspirationsquelle ist dieselbe, weil dasselbe Individuum agiert. In der Musik, die ich mache, improvisiere ich erstmal mehr mit dem Klang als mit der Note. Das ist mir wichtig. Erst kommt immer der Sound, der Klang, der Impuls. Dann kommt die Note. Und so konzipiere ich meine Musik. Quelque chose presque avant la note, l'impulsion, et puis construire la musique comme ça, et ainsi de suite. Dezember 2006 entsteht, wie die folgenden Alben auch, wieder als Piano-Solo Ghosts of Bernard Herrmann. Es ist Stefan Olivas Hommage an den berühmten Komponisten vieler Alfred Hitchcock-Filme. Oliva spielt die bekannten Themen aus Psycho oder Vertigo aber nicht nach, sondern bezeichnet seinen Ansatz als Relektüre, gleichsam als neues Lesen der Partituren. Suggestionskraft durch extreme Reduktion. Diese Formel treibt ein weiteres halbes Dutzend Alben an. Und wieder gleichen die Resultate einer Geisterbeschwörung. Sie erweisen sich als derart produktiv, dass wenig später noch ein zusätzliches Album entsteht, der Ableger Lives of Bernard Herrmann. Die Improvisationen Olivas waren nie bloßes Nachspielen, sondern immer sowohl dicht an der Melodie als auch diskret in freie Räume vorstoßend. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Journey to the Center of the Earth hieß der Film, zu dem Bernard Herrmann die Musik komponierte, von Stefan Olivar zu einer Mini-Suite für Piano-Solo neu arrangiert. 2008 komponierte Olivar eine Musik für einen Thriller mit François Cluzet in der Hauptrolle. Er heißt Les Liens du Sang, Blutsverwandtschaften. Pour mon expérience, je trouve que les musiciens de jazz que j'ai pu rencontrer sont les gens qui ont eu le plus d'expérience. Meine Beobachtung ist, dass die Jazzmusiker, denen ich begegnet bin, über die weitreichendsten musikalischen Erfahrungen verfügten. Die Natur des Jazz bewirkt, dass man sich viel mehr für andere Stile öffnen muss als andere Musiker in Rockmusik oder Klassik. Wir machen eine Musik an der Grenze zu allem anderen, um uns so auch in anderen Bereichen umzutun. Man braucht sich nur den Parcours eines Martial Solal anzuschauen. Was hat er nicht alles gemacht? Si on écoute le parcours d'un Martial Solal, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, quoi? Il a tout fait dans sa vie. Milestones im Deutschlandfunk, Klassiker des Jazz, heute die imaginäre Filmmusik des Franzosen Stefan Olivar. Häufig tourt Olivar mit einer Solo-Performance, die er Ciné-Concert nennt. Das Live-Improvisieren in Kinos an Klavier und Orgel, das Leuten wie Fats Waller, Count Basie oder Stefan Grappelli einst das Überleben ermöglichte, wird hier wieder aufgegriffen. Improvisieren zu Stummfilmen auf der Bühne. In Olivars Fall geschieht das mit Filmen von Todd Browning, Hitchcock und Fritz Lang. Das Klavier wird zum Erzähler, es wird ein Mittel der Reflexion. Ich sehe meine Arbeit so, wie wenn man bei einem Bildhauer ein Kunstwerk bestellt oder als Edvard Munch den Schrei gemalt hat. Plötzlich gehen da alle kreativen Türen auf. Bei mir mit den Mitteln des Jazz, nicht mit Radiergummi und Bleistift. Wir kreieren etwas in Echtzeit. Man kann natürlich Dinge vorbereiten, man kann darüber nachdenken. Der künstlerische Akt jedoch geschieht aus dem Moment heraus. Und es wird jedes Mal anders. Thank you. Dass die Franzosen ein besonderes Faible für Klaviermusik haben, ist bekannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele von ihnen in ihrer Jugend selbst Klavierunterricht bekamen. Der seit langem in Paris lebende Jazzpianist Eric Watson sagte zu mir, die Franzosen lieben Musiker, die Deutschen lieben die Musik. Was Stefan Oliver betrifft, seine Musik hat in der Tat etwas spezifisch Französisches. Da finden sich Anklänge an Chopin, Ravel und Debussy. Aber sie sind auch gefiltert durch die großen Pianisten des Chamber Jazz, Bill Evans, Paul Bley, Keith Jarrett. Über seine Studien der Filmmusik fand Stefan Oliver zu kurzen Formen des Improvisierens, wie sie Keith Jarrett auch heute in seinen Konzerten gerne verwendet. Angel Face, Regie Otto Preminger, 1953. Der Komponist war Dimitri Tiomkin. Diese Musik stammt aus dem Stefan Oliver Album Film Noir. Une des choses sur lesquelles je m'appuie, c'est justement de me dire, je vais raconter un film et non pas raconter un film, raconter l'histoire du film, raconter le. Einer der Gedanken, auf die ich mich bezog, war, einen Film am Klavier zu erzählen, aber nicht die Story des Films, sondern Eindrücke wiedergeben, das Feeling treffen, die Gefühle, die in mir nachhallen nach dem Sehen. Ich platziere mich quasi im Kinosaal und erzähle den Film. Ich ziele aber auch auf die Intimität des Komponisten ab. Ich fokussiere auf den Moment, wo er seine Themen sucht, wenn er Melodien entwickelt. Ich stelle mir vor, wie David Raxin das Thema von Laura fand. Ich dachte auch an einen Maler, der ein Porträt malt, das Porträt eines Films. Das heißt, diese Musik trägt dann meine Züge, sie lässt meine Handschrift erkennen. Eine Filmmusik nachspielen, das findet man häufig. Für mich sind diese Versuche oft enttäuschend, es sei denn, ich stoße hier und da in einem Soundtrack auf ein einzelnes Stück, das mich anspricht. Aber oft mag ich es nicht, die Musik eines Films vom Film selbst zu trennen. Es ist ein wenig so, als würde man nur das Drehbuch lesen. Ich versuche, eine Ganzheit zu rekonstruieren, die ein letztlich autonomes Musikstück wird. Tandis que moi j'essaie de reconstituer une sorte de tout. Qui devient un morceau de musique, qui peut être finalement un morceau de musique autonome, quoi, en fait, finalement. Das Kennzeichen des Film Noir ist sein Sinn für in einer Falle sitzende Menschen. Gefangen in einem Netz von Paranoia und Angst, unfähig Schuld von Unschuld zu unterscheiden, echte Identität von falscher. Die Bösen sind anziehend und sympathisch. Seine Helden und Heldinnen sind schwach, verstört. Die Umwelt ist düster und verschlossen, die Schauplätze andeutungsweise bedrückend. Am Ende wird das Böse aufgedeckt, aber das Überleben der Guten bleibt unklar und zwiespältig. Robert Sklar, Filmhistoriker. In einer einzigen Session am 16. Juli 2010 kommt das Material für zwei Alben zustande, Film Noir und After Noir. Es sind die Resultate von Arbeiten zum Hollywood-Kino der sogenannten schwarzen Serie oder Film Noir. Unter anderem durch die ganze Herstellungsweise ein fernes Anknüpfen an die Zeit, als Jazzpianisten fürs Kino arbeiteten. Wiederum gelingt es Olivar eindrucksvoll, die berückend düsteren Atmosphären mit heutigen pianistischen Mitteln nachzubilden und zu verdichten. Kreative Exploration der durchs Kino erfahrenen Inspiration. Mit Film Noir von 2010 lenkt Stefan Olivar den Fokus auf noch kaum erforschte Gebiete. Die tieferen Zonen von Filmklassikern wie The Asphalt Jungle, The Long Goodbye oder Sunset Boulevard. Thank you. 16. Oktober 2009. Stefan Oliva setzt seine Meditationen über Hitchcock-Filme fort mit dem Album Lives of Bernard Herrmann, das wie alle seine Alben mehrfach ausgezeichnet wurde. Wer wüsste heute genau zu sagen, was Jazz wirklich ist? Ein Zitat: Wenn ich viel gearbeitet habe und mich nachts schlafen lege, träume ich manchmal noch von der Musik. Stefan Oliva. Jazz sei für ihn wie eine Sprache. Deshalb müsse man sich dieser Herausforderung des Improvisierens immer wieder neu stellen. Wir nähren uns von dem, was wir für uns gefunden haben. Im Konzert nimmt unser Hörer wirklich teil an dieser Suche. Unsere Musik muss man einfach live erleben.